Mercedes fährst du auch sehr gern. Ja, für dich fandest du ganz okay. Denkst du an die Ehe, denkst du mit Heimweh? Die Mauer, in deinem Kopf steht wie immer noch. Die Mauer, sie fällt mit dir, mein Freund. Die Mauer, in deinem Kopf steht wie immer noch. Die Mauer, sie fällt mit dir, mein Freund. Keine Meinung, denn Kommunismus ist Verbrechen mit System. Und du lebst hier wie die Maden im Speck. Willst du die Wahrheit denn niemals sehen? Die Mauer, in deinem Kopf steht wie immer noch. Die Mauer, sie fällt mit dir, mein Freund. Die Mauer, in deinem Kopf steht sie immer noch. Die Mauer, sie fällt mit dir, mein Freund. Kopf steht sie immer noch. Die Mauer, sie fällt mit dir, mein Freund. Die Mauer, in deinem Kopf steht sie immer noch. Die Mauer, sie fällt mit dir, mein Freund. Sie fällt mit dir, mein Freund. Sie fällt mit dir, mein Freund.